Oslo. Som før meddelt får vi nå en overføring fra vinneren av høytideligheten, hvor de første norske frivillige til regimentet Nordland blir tatt i løft av SS Reichsführer og sjef for det tyske politi Himmler. Det ble talet av SS Reichsführer Himmler, Reichskommissar Terboven og nasjonalsamlingsfører Vidkun Quisling. Hier ist der norwegische Rundfunk mit allen Sendern und dem Kurzwellensender auf Welle 31,10 Meter. Wir übertragen nun aus Windern die Verpflichtung der Freiwilligen des Regiments Nordland durch den Reichsführer SS Himmler. Der norwegische Rundfunk mit allen Sendern. Wir übertragen aus der Reithalle zu Winderen in Oslo die Verpflichtung der ersten norwegischen Freiwilligen für die Waffen-SS, den Ansprachen des Reichsführers SS Himmler, des Reichskommissars Terboven und des Staatsrats Quisling, des Führers der Nationalsammling. In der fahnengeschmückten Reithalle zu Winderen, geschmückt mit den deutschen Farben und den norwegischen Farben, sind angetreten die ersten Freiwilligen, die sich gemeldet haben zum Regiment Nordland der Waffen-SS. Junge Männer, eine Auslese an Körper und Geist, die entschlossen sind, gemeinsam Schulter an Schulter mit dem germanischen Brudervolk gegen den plutokratischen Feind zu kämpfen. Vi overfører fra hippodromen i Vinderen i Oslo høytideligheten, da de første frivillige til regimentet Nordland blir tatt i ed. Det blir tale av Reichsführer SS Himmler, Reichskommissar Terboven og nasjonalsamlingsfører Vidkun Quisling. Med fane med de to gammelgermanske essene i sort bunn. I lange geledder står riksherden oppmarsjert ved siden av SS-formasjoner, og foran dem står i tre geledder tvers over lokalets lengderetning de frivillige. De fleste i sivil, men noen i herduniform. Det er sunne, sterke skikkelser, sikkert det beste menneskemateriale i Norge, og andre ville vel heller ikke ha meldt seg. Nå synger de herdsangen. Kamerater, jeg kom her for å si noen ord til mine landsmenn, som på min oppfordring har meldt seg som frivillige til regimentet Nordland. Når jeg sendte ut den oppfordring, så var det i full forståelse av det ansvar som en slik kallelse innebærer. Og jeg vil aldri sette noe krav til andre som jeg ikke selv kunne ha oppfylt. Da jeg var ung gutt, så meldte jeg meg frivillig for det oppgjøret som da forestod for landet vårt i 1905. Og jeg tar si at jeg også i mitt liv senere har bevist at det når som helst er rede til å sette liv inn for den sak som vi kjemper for. Jeg vet at dere, den første kontingent til regimentet Nordland, de har ikke meldt dere som landseknekter for å kjempe, som våre fiender sier, for et fremmed lands interesser. Dere har meldt dere for å kjempe for en stor sak. Det er slik med krigen. Det er slik med et forsvar. Det er slik med et vernemakt. Det er redskapet for en politikk, for en idé. Og det er under en slik idé at dere har gått til dette store og avgjørende skritt, som jeg takker dere for. Når jeg skal si noen ord til dere i dag, så vil jeg gjerne at vi alle sammen skulle være klar over hva dette innebærer. Når dere går til dette skrittet, så er det først og fremst for det å gjenopprette det som vi kaller Norges våpenære. Det er et tomt ord, det er et latterlig ord for mange i landet vårt. Vi vet at ridderne av det brukne gevær, de har gjort sitt arbeide i dette landet. De har gjort helt arbeide i dette landet. De ikke bare brøt vårt forsvar ned, men de førte en politikk som brakte landet ut i katastrofe. De førte Norge i krig. De førte Norges ungdom mot folkeretten og mot all sunn militær fornuft i blodig kamp. Hvilken tragedie kan være større enn å lese om våre troppers kamp? Disse forvillede hober som streifet rundt i bygd og by, forvillet gjennom skog og myr og sne og kulde. For vi skyld, for en fordervelig og ødeleggende internasjonal politikk skyld. De ødela vårt forsvar, de ødela Norges ære, de trakk oss ned i blod og søle. Vår oppgave, den var å reise dette igjen. Og det første skrittet, det var det å gjenreise Norges våpenære. Derfor arbeidet jeg for min del på at vi som et første skritt til dette, etter at hele vårt forsvar var oppløst den 1. oktober i fjor, at vi som et første skritt til dette skulle få anledning til å sende frivillige som viste at det ennå var folk i Norge som var villige til å sette alt inn for saken. Derfor er dette å gjenreise Norges våpenære, å gjenreise Norges ære og frihet, det er det første moment som driver oss, og som skal drive dere i det store verk som ni nå går inn i som en liten del. Og vi skal huske på det, at dette er også noe utover dette. Vi lever i en omordning av vår verdensdel. Vi lever i en ny ordning av Europa. Og hvis Norge, vårt fedreland, skal der kunne hevde en plass som det tilkommer etter sin rase, etter sin folkhet, etter sin historie og sine tradisjoner, da må vi gjøre en innsats. Da kan vi ikke stå likegyldig og se på det med hendene knyttet i bukselommene. Vi må gå aktivt inn for det. Ikke bare i tale og alminnelig handling, men ved å sette på spill det dyreste som livet eier. Vi offrer det dyreste som livet eier. Livet selv. Det er det han som driver oss. Og vi vet at det også nå blir enn dette. Vi vet at i denne nyordningen av Europa, så er det germanerne som må ta førerrollen. Vi vet at de germanske folk, som historien og utviklingen skilte ut i forskjellige folkestammer, de må nu forene seg hvis de skal kunne redde seg gjennom dette Ragnarok som brakt over verden. Og vi vet alle sammen hva det dreier seg om. Vi vet det gjelder om å bringe Europa til ordnede forhold og oppheve den tilstand som England i århundreder har holdt for verdens del i, og trenge England ut av Europa og bringe Europa i ordnede forhold. Og der har vi nordmenn et ord å si med. For hvem er det som har mest fallitt under England? Det er oss. Det er vi som vår folkestamme som i sin tid skapte England. Det er vi som har litt mest under Englands herredømme og tyranni i disse årene, i disse århundrene. Vi, den første sjøfarende nasjon i verden. Det er England som har trukket oss i krig. Det er England som har trukket oss i det som var en ulykke for landet, men som kanskje kan bli den største ulykke for England, for landet vårt. Det er England som vi har en stor regning å gjøre opp i. Det er England som har hindret at Europa kommer til ordnede forhold. Det er England som dere også nå må møte. Og dere skal huske på det, at det var en gang da den engelske konge, den største engelske konge, han flyktet for norske vikinger. Han gjemte seg i skogen av myrene i sitt eget land for norske vikinger. Og jeg vil si det er ennå en ting som driver oss. Og det er noe stort. Det er slik at kanskje de fleste, de forstår ikke den handling som skjer her i dag. Jeg vil si at dette er en epoke i utviklingen. Og hvilken epoke er dette i utviklingen? Det er den at det er første gang i historien at folkene, at nasjonale stater, de har kunnet samle seg om noe som er høyere enn dem selv. Det er første gang i historien at mennesker i en nasjonalstat har vært ferdig til å gå til den høyeste lojalitet, til det høyeste offer for noe som ligger utenfor deres egen stat. Vi hadde alminnelig verneplikt i dette landet. Enhver nordmann var pliktig til å kjempe og dø for sitt fedreland. Enhver tysker var og er pliktig til det. Nå skal vi nordmenn, sammen med tyskerne, gå til en høyere lojalitet. Vi samles om noe. I felles interesser samles vi om noe som er høyere enn begge våre egne lands interesser. Det er en ny epoke i verdens utvikling som dermed er begynt. Det er noe som er verdt å leve og dø for, det mine landsmenn. Jeg taler til dere her som nordmann til nordmann. Og jeg vil gjerne også si et par ord til dere som soldat til soldat. Dere tar nå opp for ett år, for to år, for fire år. De tar opp krigerens yrke. Når de ett år, to år, fire år er forbi, så vender de kanskje tilbake til det sivile gjerning. Og kanskje også noen av dere tar opp den militære karriere. Men det skal de i alle fall huske på, at når de går inn i krigerens yrke, for en kortere eller lengre tid, så er krigerens yrke, det er et yrke for seg, nok så vesentlig forskjellig for andre samfunnsyrker. De skal huske på at det setter umåtelige krav til mennesket, og de skal gå helt opp i saken. De skal tilegne dere de ferdigheter, den øvelse og alle de krigerske dyder som må prege en dyktig soldat. Vi vet alle sammen det, at krigens yrke, det beveger seg i andre elementer enn det borgerlige yrket. De beveger seg i et element av fare og av uhørte legemlige anstrengelser. Men skulle dere kunne gjøre skam på det? Dere som tilhører et folk som i sin daglige dom må føre en uavladelig kamp for livet. Og hvis noen skulle svikte på det punktet, så vil jeg gi dere med to gode råd. Vi skal huske på det, at dere der ute, de representerer Norges ære. Og at Norges øyne, det hviler på dere. Dere kjemper for Norges frihet og selvstendighet. Ikke som våre ulykkelige landsmenn der over i England som kjemper for de engelske makthavernes verdensdespoti. De kjemper for å gjenreise Norges ære og frihet. för att hävda vårt tusenårige rike självständiga plats i världsutvecklingen. Och det må inte göra skam på oss. Det må uppföra det slik att vi är stolta av det. Vi ska huska på det att det inte bara är kärliga ögon som vilar på det här hemma. Det är också ögon som vilar på det fintliga och kritiska. Och det är i världens ögon. Detta unga regiment är allerede kanske ett av de världens berömtare regimenter. Och där får dock höra det, vi får höra det, visst det gör skam på oss. Och jag vill också det, att ni där ute, jag vet inte var det kommer hen i Europa, men det vet jag att var det kommer hen, de allra flesta städer var det kommer hen, så vill de kunna huska på det, att där var norrmän förr. Där var norrmän som kämpat förr. Och det var inte folk som var frösta. Det var inte någon som vek tillbaka för ansträngelser och kamp. Hörs på det, det vill stiva det upp i livets strid. Så alltså, kämpar det för en stor sak, en helig idé, en så stor sak som någonsin det har kallt unga män under fannet. Germanernas fällskap i en ny världsordning i Europa. Och det ska huska på det, det är icke i strid med Norges intresser, men det är i den mest intima samklang med Norges intresser och med Norges namn som de alltid ska bära i deras hjärter. Och därför kan jag sluta med ett ord som är sagt av en tysk dikter till tyskare, men som lika gott ska vara sagt av en norrman till norrmän, och som jag säger till dere, slutt dere till fäderlandet, håll det fast med hela deres hjärte, här är de stärka rötter till deres kraft. Hans fatland, das feure schließt sich an, das halte fest mit deinem ganzen Herzen, hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Spricht Reichskommissar Herr Bowen. Reichskommissar Herr Bowen. Es gibt Worte und Begriffe, die so sehr und notwendigerweise im Alltagsgebrauch sind, dass wir sie nicht immer so bewerten und so empfinden, wie sie bewertet werden müssten und empfunden werden müssten. Und dann kommen Stunden, sowohl im Leben des Einzelnen als auch im Leben ganzer Völker. Da wird mit einem Schlag ein solches Wort oder ein solcher Begriff wieder in seiner ganzen ursprünglichen sittlichen Größe und Bedeutung erfasst. Und in einer solchen Stunde befinden wir uns augenblicklich. Da vor mir junge norwegische und deutsche Männer stehen und ich, um sie anzureden und sie zu begrüßen, aus aufrichtigstem Herzen nur ein Wort brauche. Ein Wort allerdings auch, das ganz besonders die geschichtliche Bedeutung dieser Stunde unterstreicht. Und dieses Wort heißt Kameraden. Wir sind Kameraden geworden. und niemand erfüllt daher diese Stunde mit einer tieferen inneren Genugtuung und Freude als gerade mich. Als ich auf Befehl des Führers mein Amt als Reichskommissar hier in Norwegen übernahm in kritischsten und schwierigsten Zeiten, da habe ich mir eines zum Richtschnur meines Handelns gemacht und habe diese Richtschnur beibehalten bis auf den heutigen Tag und werde sie auch in der Zukunft beibehalten. Nämlich die Tatsache, dass das norwegische und das deutsche Volk die Waffen gekreuzt haben, ist ein geschichtlicher Irrtum. Erklärlich nur aus der Tatsache, dass eine Clique von Politikern dem internationalen Kapitalismus, der internationalen Freimaurerei verschrieben, Volk und Land in die Irre führten. Ich habe im norwegischen Volk nie einen Gegner gesehen. Im Gegenteil, ich habe immer empfunden, es ist mein Empfinden gewesen, es wird mein Empfinden bleiben. Und mit mir haben genauso alle meine Kameraden empfunden, wir gehören zu diesem Volk, wie dieses Volk zu uns gehört. Wir sind Glieder eines Stammes. Wir sind Glieder einer großen Völkergemeinschaft. Und daher musste neben der berechtigten Wahrnehmung der reichsdeutschen Interessen, die nun einmal hier im Krieg stattfinden musste, deshalb musste daneben aber auch der Wille immer und immer wieder in die Erscheinung treten, um die Anerkennung und auch die Liebe des norwegischen Volkes zu ringen und umgekehrt Verständnis zu erwecken für das deutsche Volk. Und deshalb ist die Tatsache, dass nun hier freiwillige junge Norweger stehen, für mich ein so beglückendes Gefühl, denn das ist der erste, aber auch klarste Ausdruck dafür, dass die Entwicklung in dem Sinn nunmehr eindeutig laufen wird, den ich eben zu umreißen versucht habe. Freiwillige der Waffen-SS, sicherlich werdet ihr heute noch von manchem eurer Volksgenossen nicht verstanden werden. Sicherlich wird euch manche eurer Volksgenossen sogar beschimpfen. Aber das ist immer und zu allen Zeiten so gewesen. Euer Handeln wäre ja nicht so entscheidend und geschichtlich so bedeutend, wenn es ein Handeln wäre, das sofort von der ganzen Masse des Volkes verstanden würde. Bei großen geschichtlichen Entscheidungen und Entwicklungen ist es von jeher so gewesen, dass zunächst erst eine kleine Minderheit die Zeichen der Zeit verstand. Und je klarer die Wandlungen waren, die begannen, und je entscheidender diese Minderheit sich für diese Wandlung und für die Entwicklung einsetzte, umso schneller folgte dann aber auch die Masse des Volkes. Das ist so gewesen im Rahmen der Entwicklung des Nationalsozialismus im Reich. Und das wird auch nunmehr sein, da das Germanentum in Europa aufwacht und beginnt zusammenzufinden. Und wenn ihr eure Waffen aufnehmt, dann sollt ihr sie aufnehmen in dem stolzen Bewusstsein, nordischer Vortrupp des großen germanischen Volkes im besten Sinne des Wortes zu sein. Ihr sollt die Waffen tragen in dem Bewusstsein, auch von euch aus für die Sicherheit und die Größe des Germanentums kämpfen und stehen zu dürfen. Thank you. SS. Auf der SS, du gab Sangen, Taler Reichsführer, SS Himmler. Meine Kameraden, es ist noch nicht ganz 10 Monate her, als Deutsche und norwegische Soldaten im Kampfe einander gegenüberstanden. Pflichtvergessene, englandhörige Menschen hatten die norwegische Nation, hatten das norwegische Volk, das von diesem Kampfe nicht wissen wollte, in diesen Streit hineingeführt. Das deutsche Volk hatte so handeln müssen, denn abermals, nach 20 Jahren, wurden wir Deutsche durch unseren alten Feind England erneut gezwungen, um unsere Existenz als Volk, als Rasse, als Nation anzutreten und dafür zu kämpfen. Wenn Germanen im Bruderkampf einander gegenüberstehen, so ist das unendlich traurig. Leidvoll, wie unsere germanische Geschichte seit über 2000 Jahren ist, so leidvoll hat dieser Bruderkampf in diesen 2000 Jahren unter germanischen Stämmen leider sehr oft stattgefunden. So betrauernswert der Tod nun des einzelnen Germanen auf der einen oder der anderen Seite ist, so maßgeblich sind jedoch für uns Menschen nordischen Blutes und Menschen unserer Art 2 Fragen nach einem solchen Kampf. Die erste Frage ist die: Wie war der Kampf? War er ehrenvoll? War jeder von beiden tapfer? War er anständig und hat er ritterlich gefochten? Darüber hinaus die zweite Frage: Diente trotz allem dieser Kampf einem höheren Sinn, einem höheren Zweck? Ist er so gewesen, dass die Tränen der Mütter, dass die Trauer um die Toten doch nicht umsonst war? Ich darf zur Beantwortung der ersten Frage bezüglich des Schicksalsereignisses vor 10 Monaten gehen. Wir Deutsche und wir Norweger, die wir als Soldaten getreu unserem Eid, den heilig zu halten, seit jeher aus Väters Zeiten Sitte war. Getreu unserem Eid haben wir gefochten. Jeder hat tapfer seine Pflicht getan. Jeder kann dem anderen gerne bestätigen, dass er ritterlich und anständig mit sauberen Waffen und einer sauberen Art gekämpft hat. Nach dem Kampf konnten wir und können wir offenen Auges einander ansehen, können ruhig und fest einander die Hand geben. Denn die beiden Soldaten die beiden Völker sind einander wert und würdig. Die zweite Frage: Hat dieser Kampf ungewollt von beiden Nationen herbeigeführt durch die Kräfte, die stets das Böse wollen und nach dem höheren Willen des Schicksals zumeist irgendetwas Gutes veranlassen? Hat dieser Kampf wirklich dem höheren Sinn, dem höheren Zweck gedient? Wir bejahen diese Frage. Ich weiß, dass im norwegischen Volk viele ehrliche, anständige Menschen sind, die diese Frage heute noch nicht zu bejahen vermögen. Jede neue Entwicklung, alles, was geschaffen und alles, was neu geboren wird, wird unter Schmerzen geboren. Jeder Eintritt in ein neues Zeitalter, jedes Aufgehen in der Welt und jedes Erscheinen in der Welt ist leidvoll und schmerzvoll. Ich kann es sehr gut verstehen, dass über Leid und Schmerz manche in diesem Land den höheren Sinn noch nicht sehen können und trotzig, wie nun wir Germanen einmal sind, auch ihn noch nicht sehen wollen. Trotzdem bleiben wir Deutsche und ihr Norweger bei unserer Meinung. Aus dem jahrhundertlangen Entferntsein des norwegischen und des deutschen Volkes, aus dem Nichtverstehen schon während des vergangenen Weltkrieges von 1914 bis 18, aus dem Nichtverstehen in den vergangenen 8 Jahren, als Adolf Hitler in Deutschland die Macht an sich nahm und das deutsche Volk rettete, aus dem Nichtverstehen im vergangenen Jahr, ist nach dem Kampf nun die gegenseitige Achtung erwachsen. Achtung, geboren im harten Männerkampf. Aus der Achtung erwächst allmählich, zögernd, zuerst von Einzelnen, die darauf verlacht, verspottet, vielleicht sogar verfehlt werden. Erwächst aber von Einzelnen langsam und ganz behutsam das Verstehen unseres Wollens, das Verstehen ihres Wollens, das Verstehen zweier germanischer Völker. Aus dem allmählichen Verstehen von heute wird Hochachtung und Anerkennung von morgen kommen. Wird in der Zukunft die Liebe zweier blutgleicher germanischer Völker kommen und das ganz Natürliche hineinwachsen in den höheren Sinn, in den schöneren, größeren Zweck, in die große germanische Gemeinschaft, in die große germanische europäische Zukunft. Der Führer der Nationalsammlung, Herr Major Quisling, hat vor einigen Wochen einen Aufruf erlassen. in diesem Aufruf, da gefällt mir ein Absatz ganz besonders. Ich halte ihn für den wichtigsten und den maßgeblichsten. Der Absatz, in dem er sagt, Deutschland wird in diesem Krieg auch ohne unsere Hilfe siegen. Aber es ist gegen unser Ehrgefühl und unseren Drang zur Gleichberechtigung, die in jedem nordischen Menschen wohnt, wenn wir nicht selbst einen Einsatz leisten, seitdem es auch um unsere Sicherheit und unser eigenes Schicksal geht. Unweigerlich werden wir als Nation deklassiert, wenn wir nicht selbst mitmachen und mit der Waffe in der Hand etwas wagen, wenn Europa und Norwegens Schicksal unter dem Stahlhelm ausgekämpft wird. Wie richtig, wie großzügig und anständig gedacht, wie wahrhaft norwegisch gefühlt dieser Aufruf ist und diese Sätze sind, werden, das bin ich überzeugt, viele aus dem norwegischen Volk erst in der Zukunft verstehen und schätzen lernen. Ihr, die ihr dem Aufruf gefolgt seid, habt es heute schon verstanden. Das Leben ist ein ewiger Kampf. Warum der Herrgott in seine Welt den Kampf als ewigen Grundsatz, als immer lebendes Prinzip hineingesetzt hat, das zu ergründen, ist nicht unsere Angelegenheit. Dass der Kampf aber Lebensprinzip ist, das festzustellen, ist unsere Pflicht und ist ein Ergebnis einfachen Nachdenkens. Die Bewährung des Mannes in diesem Kampf besteht in seinem Kampf um die Existenz, die Lebensexistenz seiner Familie, seiner selbst, seiner Frau, seiner Kinder. In diesem Kampf hat er sich zunächst zu bewähren. Darüber hinaus aber besteht seit ewigen Zeiten seine Bewährung im Kampf um die Existenz seines Volkes, seiner Nation, seines Blutes, seiner Rasse, der großen, großen Volksgemeinschaft. Seit mehreren Generationen ist dem norwegischen Volk, im norwegischen Volk, den Männern diese Bewährung im Kampf durch Gunst oder man kann auch sagen durch die Ungunst des Schicksals verwehrt geblieben. Die Bewährung der Frau im Kampf ist durch alle Zeiten friedlicher oder kriegerischer Entwicklung ewig gleich bleiben. Ewig kämpft sie ihren Kampf für die Existenz ihres Volkes und ihres Blutes. Immer wieder, durch alle Generationen hindurch, wenn auch die Männer nicht in Waffen antraten, haben die Frauen eines Volkes dem Volke Kinder geschenkt und in der Geburt des Kindes Schmerzen und Leid und die Gefahr des Lebens auf sich genommen. Ihre Bewährung war auch im norwegischen Volk eine immerwährende und stete. Ihr Freiwillige aus dem norwegischen Volke nun, ihr seid nach vielen Generationen die ersten Männer Norwegens, die aus ihrem Entschluss, nicht gezwungen von irgendeiner fremden englandhörigen Regierung, sondern aus eurem freien Herzenswillen heraus, euch entschlossen habt, zum Kampfe anzutreten. Ihr habt euch dem Aufrufe entsprechend zum Kampf gemeldet, zum Regiment Standarte Nordland. Ihr seid nun hier angetreten zu eurem ersten Appell inmitten eurer Kameraden, der Mannen des Hirts, eure SS-Kameraden aus dem Reich, der Jugend, eure Bewegung. Zum ersten Mal steht ihr hier als Freiwillige in Reih und Glied. Ich nehme eure Meldung an. Nehme euch an und nehme euch auf in die Standarte Nordland. Ich nehme euch als Freiwillige in Recht und Pflicht der Waffen-SS. Wir nehmen euch auf als Kameraden, als Brüder in unseren Reihen, in den Reihen einer Formation, die von jeher, seit sie bestand, germanisch gedacht und germanisch ausgerichtet war. Wir nehmen euch auf in die Reihen von Regimentern, die Ruhm und Sieg an ihren Fahnen haben und in ihren Reihen Freiwillige, nur Freiwillige, aus allen deutschen und germanischen Stämmen standen, stehen, kämpfen und kämpften und bluten. In diese Reihen werdet ihr aufgenommen. Ich vertraue euch zusammen mit meinen Kameraden blind und bedingungslos. Ich weiß, wenn ein Germane sich meldet und freiwillig eintritt, dann wird er immer anständig sein. Er wird tapfer sein, gehorsam, jeden auch noch so schweren Dienst auf sich nehmen und wird den Eid, den er auf den Führer oder Kitter ablegen wird, bis zu seinem letzten Augenblick, bis zum letzten Atemzug halten. Jeder von euch, der sich hier gemeldet hat und noch melden wird, ist ein Zeuge und ein Streiter für die große germanische Gemeinschaft, der wir alle zuerst und zuvörderst untergeordnet sind und der wir alle zuerst zu dienen haben. Er ist aber auch zweitens ein Zeuge und ein Streiter für sein eigen Volk, für eure Heimat, die ihr lieben sollt, wie nur ein Mensch seine Heimat lieben kann. Je besser ihr fechtet, umso größer ist der Ruhm eures Volkes. Je besser ihr kämpft, je besser ihr bessere Soldaten ihr seid, umso größer ist das Selbstbewusstsein und das innere Recht der Germanen Norwegen. Und etwas Drittes, was ihr vielleicht heute noch gar nicht so bedenkt. Ihr seid Streiter und Zeugen, Mithelfer an einem großen Werk. Wir alle leben, haben das Glück zu leben, in einer Zeit, in der einmal in den germanischen Völkern ein großer Führer entstand. und erstand. Wir leben in der Zeit, in der Adolf Hitler eine neue Weltanschauung aussprach, predigte, formte und ihr zu Kraft und Leben verhalf. In der Zeit leben wir. Wir dürfen mitkämpfen. Ihr könnt und dürft mithelfen mit den Freiwilligen aller anderen germanischen Stämme zusammen, dass dieses friedlose Europa, bisher geknechtet vom Gold und vom Kapital, zerrissen in unzählige Stämme und Nationen, weil damit besser dienstbar für imperialistische Ziele, wieder von Geld und Kapital. Ihr dürft mithelfen, wenn Adolf Hitler dieses Europa neu ordnet und einer Zukunft zuführt, die groß und herrlich ist, die Friede und Schönheit, Glück und Größe des großen germanischen Volkes, der großen germanischen Gemeinschaft bringen wird. Und nun geht euren Weg, ihr jungen SS-Bewerber. Tretet an, seid gute SS-Männer und Soldaten und tut eure Pflicht. Wir alle aber gedenken auch bei diesem Appell, so wie wir Deutschen es seit vielen Jahren tun, des Mannes, der uns Deutsche zuerst, der uns Germanen insgesamt alle rief, des Mannes, der Europa einer friedvollen, besseren Zukunft zuführen wird, unseres Führers, der Führer Adolf Hitler. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Der norwegische Rundfunk mit allen Sendern. Aus der Reithalle zu Winderen in Oslo übertrugen wir die Verpflichtung der ersten norwegischen Freiwilligen für die Waffen-SS mit den Ansprachen des Führers der Nationalsammlung Vidkun Quisling, des Reichskommissars Terboven und des Reichsführers SS. Vi overførte fra Hippodromen er vinneren høytideligheten da de første frivillige til regimentet Nordland ble tatt i ed. Det var taler av Nasjonalsamlings fører Vidkun Quisling, reiskommissar Terboven og reisfyrer SS Gimland.